Cheers, what's up, man? Must have been something you said. I just died in your arms tonight. Ich komme ins Trash-Limousin, sind wir ehrlich. Der Sieger hier steht schon von vorne fest, wie bei Wrestling-Turnieren. Du bist wie FedEx-Kuriere. Und holst dir eine Packung, Kid. Ich bin iced out wie Eskimo-Schirme. Du lässt dich von Girls nicht labern, so wie dieser Jörg Pilawa. Ich bin strengst kleinen Girls wie ein türkischer Vater. Ich häng ab mit Bangern, Mafia-Gangstern, Titan, Haus und Waffenhändlern. Gib dir Punches, bis du dich im Kreis hältst, so wie Plattenteller. Du solltest laufen wie beim Marathon, ansonsten musst du Bitch-Shit dran glauben wie ein Pfarrer. So, Nigga, ich hab Muskeln und Muskeln, egal wie meine Gegner heißen, ich muss killen. Ich bin reich und jung wie Heidi Klum, die Bitch, ich geb dir Dick Pimp in deinen Mund. Sieh, das ist Pimp-Style-Rap. Ich bin nicht erst seit letztens, sondern schon seit meiner Kindheit der Mac. Und komm mit deinem Booker, du Nutte, bist von mir gefickt. Ich geb Bitches den Pimp in meinem silbernen Bett und hab deiner unartigen Mutter den Pimp reingepresst. Ich bin der coolste im Game. Kid, du hast nur Gays auf deiner Seite, wie der Webmaster von schwul.de. Motherfucker, Bitch, take over 2000.